Am 8. Juni früh gegen 3 Uhr versuchte die südkoreanische Marine, die Fischfangschiffe der TVRK bei der friedlichen Fischerei auf dem offenen Meer vom koreanischen Ostmeer zwangsweise und mit brutaler Methode zu entführen. Zwei Fischfangschiffe der TVRK waren auf der Suche nach den abgerissenen Netzen. Da erschien in aller Ruhe das Kriegsschiff Gyeongbuk von der südkoreanischen Marine und wollte ohne weiteres die Fischfangschiffe stoppen. Als angesichts des deutlichen Kidnappingsversuches der räuberischen südkoreanischen Marine die Fischer Widerstand dagegen auf toten Leben leisteten, rief das Kriegsschiff einen Hubschrauber zu sich an, der die Nebelbomben abwarf und sperrte den Fischfangschiffen den Weg. 30 Minuten später wurde dann ein anderes Kriegsschiff namens Andong eingesetzt. Die Fischer teilten den Südkoreanern mehrmals mit, dass ihre Schiffe beim Fischfang und nun auf dem Weg der Rückkehr waren. Dennoch umzingelten die südkoreanischen Kriegsschiffe mit den Schnellbooten die Fischerboote und gaben 20 Male hunderte drohende Schüsse mit automatischen Waffen und wollten die Fischer unbedingt abführen. Schließlich belagerten die Südkoreaner durch Einsatz des dritten Kriegsschiffes die nördlichen Fischfangschiffe an drei Seiten und versuchten, ihre verbrecherische Absicht zu verwirklichen. Als die zivilen Fischer standhaft gegen die barbarische militärische Gewalttat der südkoreanischen Armee kämpften und laut liefen, dass sie ihre Heimat über die räuberische Gräueltat der südlichen Seite informiert hätten und die Volksarmee komme, um sie zu retten, flohen die Südkoreaner schnell davon. Unverschämt veranlasst die südkoreanische Regierung die Massenmedien zur falschen Meldung, dass auf dem Meer vor Gojin in Gosong, Bezirk Gangwon, ein nordkoreanisches Fischfangschiff wegen des Kursirrtums die militärische Demarkationslinie auf dem Meer überschritten hätte. Und als die südkoreanische Marine es bestätigt habe, dass die Besatzung dieses Schiffes keinen Willen zum Überlaufen habe, habe sie am Morgen um 7.10 Uhr mit humanitärer Absicht dafür gesorgt, dass dieses Schiff nach Norden zurückkehre.